Zum 105. Geburtstag von Genossin Kim Il-sung gab die Botschaft der TVRK in Russland am 13. April ein Bankett. Zum Bankett wurde eingeladen der Leiter der Parlamentariergruppe für russisch-koreanische Freundschaft der russischen Duma und Sekretär des ZK der KP der Russischen Föderation, der Leiter der ersten Asienabteilung des Außenministeriums, der Wanderbotschafter, die Vorsitzende der Partei für Frieden und Vereinigung, der Leiter des Orchesters des 21. Jahrhunderts und weitere Mitarbeiter der Parteien, der Regierung, der Organisationen und Institutionen wie der Liberaldemokratischen Partei, des Außenministeriums und der Russischen Gesellschaft für Freundschaft und kulturelle Zusammenarbeit mit der TVRK. Daran nahmen auch der Geschäftsträger AI der TVRK und die Mitglieder der koreanischen Botschaft teil. Die Teilnehmer legten am Bild, in dem die Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il zusammen sind, Blumenkorb und Sträuße nieder und verneigten sich davor. Danach sahen sie sich die Fotos über die Verdienste von Genossen Kim Il-sung, Kim Jong-il und Kim Jong-un an.